Lieber Vater im Himmel, Dear Father in Heaven, wir danken dir, dass wir uns hier versammeln können. We thank you that we can gather here. Wir danken dir für das Wort, das von dieser Kanzel in unsere Herzen gedrungen ist. We thank you for the words that come from this pulpit and penetrate our hearts. Wir bitten dich auch ganz besonders für unseren Pastor, dass du ihm eine wunderbare, gesegnete Zeit schenkst in Russland. We also pray for our pastor that you would give him a wonderful, blessed time in Russia. Und wir bitten dich auch für uns, dass du diesen Gottesdienst segnest. And we pray that you would bless this service tonight. Wir bitten dich, dass du uns erfrischt. We pray that you would refresh us. Dass du unsere Kräfte erneuerst. And that you would strengthen us. Und um deinen Segen. With your blessing. Im Namen Jesu. Amen. In Jesus' name. Amen. Ich bin sicher, ihr kennt diese Frage. I'm sure you know this question. Welche drei Bücher würdest du dir auf eine Insel mitnehmen? Which three books would you take with you on an island? Also, ich hoffe, dass für alle, für uns, das erste Buch klar ist. I hope that for all of us the first book is clear. Welches Buch ist es? Which book is that? Die Bibel, richtig. The Bible, right. Ich weiß auch ganz genau, was ich mir als zweites Buch mitnehmen würde. And I know what I would take for the second book. Beim dritten wird schon ein bisschen schwieriger. For the third book, it's a little more difficult. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. To be honest, I don't know. Ich glaube nur, ich würde mir ein dickes nehmen. But I do know I would take a really fat book. Weil wer weiß, wie lange ich auf der Insel bin. Because who knows you're going to be on this island. Und nachdem ich nicht ganz sicher bin, welches dritte Buch ich nehmen würde. And because I'm not really sure which third book I would take with me. Beim zweiten aber ganz sicher bin. But I'm very sure of the second book. Also darüber könnt ihr erkennen, wie sehr mir dieses zweite Buch gefällt. And so you can recognize how much I like this second book. Es heißt, the name of it is Klingsors letzter Sommer. Klingsors last summer. Ja. Klingsors letzter Sommer. Klingsors last summer. Ja, und also für alle, kennt das jemand? Does anybody know this book? Kennt niemand? Okay, dachte ich mir. No one. Okay, that's what I thought. He puts everything he can into this last summer. Er malt wie ein Verrückter. He paints like a crazy man. Er hat eine wunderschöne Wohnung. And he has a beautiful apartment. Ich werde das kurz vorlesen, ganz kurz nur. I'm going to read a little bit about it, briefly. Wie klang die dunkle Gartenstille voll und durchpulst herein? That's very heavy, huh? That's very heavy. Can you say it again? Wie klang die dunkle Gartenstille? How does the dark garden sound? Voll, wie klang sie? Voll und durchpulst. Fully and pulsing with. Herein. Ah. Coming towards. Into the house. Yeah. Es war doch ein guter Sommer hier oben. It was a good summer here. Hier oben in Castagneta. Here in Castagneta. Ich weiß nicht, wo Castagneta ist. I don't know where that is. Ich glaube, entweder Italien oder italienische Schweiz. I think either Italy or the Italian part of Switzerland. Herrlich wohnte er in seiner alten, noblen Ruine. He lived wonderfully in his old, ruined, noble yeah. house. Herrlich blickte er auf die Rücken der 100 Kastanienwälder hinab. He could see the beautiful chestnut trees. So zum Beispiel hat er gelebt, ja, in seinem alten Steinhaus. And that's how he lived in this old house made of stone. Und von dort hat er seine Wanderungen gemacht. And he made his hikes. Hat gemalt wie ein Besessener. And he painted like a possessed person. Wenn er nicht gerade malte, kam einer seiner Freunde auf Besuch. And when he wasn't painting, one of his friends would visit him. Er hatte einen Freund, der hieß Louis, der war auch Maler. He had a friend, his name was Louis, who was also a painter. Dann hatte einen Freund, der hieß Hermann, der war Dichter. And then he had a friend, Herman, who was a poet. Und die drei philosophieren so über das Leben. And the three of them would philosophize about life. Wie gesagt, wunderbare Spaziergänge. Through these wonderful walks. Wunderbares Essen, wunderbares Trinken. Good food, good drink. Mit einem Wort, ja, ein wunderbares Leben. With one word, it was a wonderful life. Dieses Buch ist für mich äußerst gefährlich. This book is very dangerous to me. Warum? Why? Weil meine Seele eigentlich so leben möchte wie dieser Klinsor. Because I want to live such a life as Klinsor. You know, schaffend. Creative, creating. Egal was. Doesn't matter what. Gutes Essen. Good food. Natur. In the nature. Ein wunderbares Haus. A beautiful house. Das letzte Mal, als ich dieses Buch gelesen habe, the last time I read this book, hat es mich 2 Wochen meines spirituellen Lebens gekostet. It cost me 2 weeks of my spiritual life. Weil einfach so eine Sehnsucht in mir war nach so einer Art von Leben. Because there was such a longing in me for such a kind of life. Dass die Verbindung zu Gott abgeschnitten war. That my connection with God was just cut off. Und ich vergleiche sein Leben mit meinem. And I was comparing his life with mine. Täglich 8:30 Uhr. Every day at 8:30 in the morning. Sitze ich im Auto auf der Südosttangente. I sit in my car on the highway south. Wenn das Fenster offen ist. When the window is open. Und das Lastauto neben mir schaltet. And the truck changes gears next to me. Komme ich mir vor wie in einer Kohlenmonoxidkammer. And I feel like I'm in a carbon monoxide room. Vor ein paar Jahren noch. And for a few years ago. Habe ich den Gerald Schmidt immer belächelt. I always was amused about Gerald Schmidt. Über seine Ohrenstoppel. Because of his earplugs that he wears. Heute. But today. Habe ich selber solche Ohrenstoppel. I have also some kind of earplugs. Weil es einfach die Welt ist so laut. Ja. Because the world is so loud, it's terrible. Wenn ich in der Mittagspause auf die Berchtoldsdorfer Heide gehe. When I go to lunch and I go on the Berchtoldsdorfer meadow. Und möchte mich ins Gras legen. And I want to just lie in the grass. Muss ich Angst haben, dass mich nicht ein Dornfinger sticht? I have to be afraid that some kind of thorn doesn't stick me. Kennt ihr alle den Dornfinger? Das ist eine neue, das ist eine Spinnenart. Oh, it's a kind of spider. Die aufgrund, dadurch, dass es wärmer wird. Because it's so warm. Auch in unseren Gefilden jetzt schon zu Hause ist. It's here at home in our area now. Ich glaube, ursprünglich kam sie aus Afrika. I think originally it came from Africa. Wenn ich an meinen Urlaub denke. And if I think of my vacation. Mühsam abgespart. That I had to really save hard for. Es geht heuer nach Spanien. This year it's going to be Spain. Und wenn ich Glück habe. And if I'm lucky. Sind, wenn ich ins Meer gehe, when I go into the ocean, 100 Quallen pro Kubikmeter. There's 100 jellyfish per cubic meter. Wenn ich nur an meinen Bürosessel denke, if I only think of my chair in my office, tut mir der Allerwerteste weh. It hurts. My butt hurts. Also, mein Allerwerteste tut mir weh. So, my butt hurts. Ich kriege ein paar Euro dafür. And I get a few Euros. Gehe ich zum Zielpunkt. For this. I go to the grocery store. Ich gehe schon zum Zielpunkt. I even go to Zielpunkt. Zahle ich für eine Leberkässemmel 2,30 €. And I pay for a bologna sandwich 2,30 €. Und noch dazu. And not only that. Habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt jammere. I have a bad conscience that I'm even complaining. Weil ich weiß, dass zum Beispiel Millionen von Afrikanern. Because I know that millions of Africans. Sofort mit meinem Leben tauschen würden. Would immediately exchange my life for theirs. Sofort. Immediately. Okay, habe ich jetzt ein bisschen Einblick gegeben in meine Probleme? So now you've got a little bit of insight into my problem. Ihr habt vielleicht nicht dieselben. You don't have maybe the same problems. Aber ihr habt vielleicht ähnliche. But maybe similar. Und das Problem dabei ist, and the problem with that is, sie werden nicht weggehen. It will not go away. Ich kann mich erinnern, I can remember, vor Jahren years ago, hat meine Mutter dem Philipp geholfen, eine Gemeindewohnung zu bekommen. My mother helped Philip get an apartment from the state. Und sobald ich gewusst habe, die Adresse, and as soon as I knew the address, bin ich mit der Dana vorbeigefahren. I went with Dana, I went there. Und ich habe Depressionen bekommen. And I was depressed. Ich habe mir gedacht, wie kann der Philipp mit seinen Kindern jemals in diesem Wohnghetto wohnen? And I thought, how can Philip with his wife and kids move into this ghetto? Und vor kurzem habe ich ihn heimgebracht. And recently I brought him home. Sind dort schon, also anschließend an seinen Wohnblock ist das nächste Ghetto über Nacht aus dem Boden herausgestampft worden. And right next to his apartment building is another one, right there, and it just came up overnight. Ich schätze mal circa 30 Stiegen. I think there are about 30 buildings. Und gegenüber von dem and across from them, haben sie schon den Boden flach gemacht für das nächste Wohnghetto. They prepared the land for the next ghetto. Also, diese ganzen Dinge, die unangenehm sind, all these things that are not pleasant, sie werden mit größter Wahrscheinlichkeit nicht weggehen. With the most probably they will not go away. Die A4, the highway, the A4, Flughafenautobahn, the one that goes to the airport, der ziemlich nahe von meinem Fenster vorbeiführt, I can see it from my window, der wird da sein. And it will always be there. Wie sollen wir also handeln? How can we live? Es gibt zwei Möglichkeiten. There are two possibilities. Wir können auf eine natürliche Art und Weise darauf reagieren. We can react in a natural way. Wenn ich euch erst meine Probleme so ein bisschen geschildert habe, as I kind of painted for you a picture of my problems, was will ich eigentlich? What do I want? Ich möchte eigentlich nur reine Luft zum Atmen haben. All I want is to have clean air to breathe. Ich möchte eigentlich nur, ja, dass es nicht so laut ist. I want it that it isn't so loud. Ich möchte einfach einen schönen Urlaub haben. I would like to have a nice vacation. Geld, um zu überleben. And enough money to get by. Kein Minus am Konto. No being in the red. Und diese Dinge and these things, sind eigentlich ganz natürliche Dinge. These are all very natural things. Und es ist eigentlich legitim, dass man sich danach sehnt. And they are legitimate longings. Ich denke einfach, es sind menschliche Bedürfnisse. I think they are actually human needs. Das Problem ist, the problem is, wie reagieren wir, wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden? How do we respond when these needs are not fulfilled? Und wenn man jetzt auf natürliche Art und Weise reagiert, and if we react in a natural way, dann geht's uns so, wie es im Jakobus beschrieben wird. Then it will be like what is described in James. Da geht's in 3:15. James 3:15. Da geht's die natürliche Weisheit. It's about natural wisdom. Da steht: Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt. Such wisdom does not come down from heaven. Sondern es ist eine irdische. But is earthly. Eine eigennützige. Unspiritual. Eine teuflische Wahrheit. And of the devil. Mir hat dieser Vers schon so oft das Leben gerettet. This verse has so often saved my life. Weil ich einfach weiß, es gibt da Bedürfnisse in meinem Leben, die sind an und für sich legitim. Because I've realized that there are needs that I have in my life that are legitimate. Sie sind natürlich. They are natural. Wir brauchen frische Luft zum Atmen. We need to breathe fresh air. Und wenn sie aber dann nicht erfüllt werden, but if these needs are not fulfilled, dann geht das in unsere Emotionen hinein. Then it comes on our emotions. In diesem Vers sehen wir eine Progression. In this verse we see a progression. Die irdische Weisheit, sie ist zuerst, also die von unten kommt, ist zuerst irdisch. The wisdom from below is first earthly. Da geht es eben um natürliche Dinge, die eigentlich legitim sind. These are natural things that are legitimate. Werden sie nicht erfüllt, and if they're not fulfilled, dann werden unsere Emotionen aufgestachelt. Then our emotions are affected. Und wenn unsere Emotionen einmal aufgestachelt sind, and if our emotions are affected, dann hat Punkt 3, teuflisch, dämonisch, then comes the demonic. Dann hat die Atmosphäre einfach Zugang zu uns. Then the atmosphere has access to our souls. Und dann kommt es zu solchen Fällen, and then there are such cases, wie man in der Kronenzeitung lesen kann, that you can read in the Kronen newspaper, dass jemand seinen Nachbar mit der Schrotflinte erschießt, that somebody kills his neighbor with a shotgun. Nur weil der laut Musik gespielt hat. Only because he's playing his music too loud. Aber ich denke, so geschieht so etwas. But I think that's what happens. Also von diesem Weg, von diesem natürlichen Weg sollten wir uns fernhalten. We should keep ourselves far from this natural way of thinking. Und es gibt einen spirituellen Weg. And then there's a spiritual way. Oder sagen wir einen göttlichen Weg. Or a godly way. Wie wir darauf reagieren können, dass unsere Bedürfnisse nicht immer erfüllt werden. That we can know and realize that our needs and wishes are not always fulfilled. Ja. Wer kennt den Film Die Blues Brothers? Who knows the film The Blues Brothers? Ja, ich habe mich schon vorher erkundigt. I asked around before. Nicht alle kennen den. Not everybody knows this movie. Zum werde ich den jetzt nur ganz kurz erklären. I'm just going to describe it very briefly. Ausschauen tut ein Blues Brother circa so. And this is how a Blues Brother looks. Like this. Die Blues Brothers. The Blues Brothers. Das waren zwei Freunde. They're two friends. Halb kriminell. They're like semi-criminals. Beziehungsweise auch, kann man ruhig sagen, Kriminelle. Or you could just say they're criminals. Als sie erfahren, dass das Waisenhaus, in dem sie aufgewachsen sind, as they recognized or as they found out that the orphanage that they grew up in finanzielle Schwierigkeiten hat, had financial difficulties, wollen sie dem Direktor des Waisenhauses Geld anbieten. They wanted to give the director of this orphanage money. Aber der sagt, but he said, Freunde, ich nehme kein gestohlenes Geld. He said, friends, I'm not taking any stolen money. Irgendwie kommen die dann in eine Kirche, die beiden. And then the two of them somehow come into a church. Und haben eine Epiphanie. And had an epiphany. Damit ein Fremdwort wenigstens fällt heute. Eine Epiphanie ist eine Erscheinung, eine übernatürliche Erscheinung. An epiphany is a supernatural appearance. Und diese Epiphanie besagt, diese übernatürliche Erscheinung besagt, and this, epiphany said, probiert eure alte Band zusammenzubekommen. Try to get your old band together. Und verdient mit Musik das Geld. And make money doing music. Und dann spendet es dem Waisenhaus. And then give it to the orphanage. Und seit sie diese Erscheinung eben hatten, and since they had this appearance, haben sie immer, ist egal wo sie hinkommen und egal was sie machen, it didn't matter where they went or what they did, sie haben immer gesagt, they always said, wir sind unterwegs im Auftrag des Herrn. We are on a mission from the Lord. Okay, und genau das, and exactly that, schlage ich uns vor, I suggest to you, dass wir einfach uns begeben auf eine Mission für den Herrn. That we just give ourselves to a mission from the Lord. Jetzt brauchen wir für diese Erkenntnis aber nicht die Blues Brothers, and for this realization we don't need the Blues Brothers, sondern in der Bibel, die Bibel empfiehlt uns das schon. But the Bible says this to us. Und zwar steht im 1. Korinther 15:58. It says it in 1 Corinthians 15:58. Daher, geliebte Brüder, therefore, beloved brothers, seid standhaft und unerschütterlich. Be steadfast and immovable. Und jetzt kommt's. And now it's coming. Nehmt immer eifriger am Werk des Herrn teil. Always be zealous on the work of the Lord. Ich habe in meinem eigenen Leben erfahren dürfen, and I experienced in my own life, dass wenn immer ich also mit Dingen beschäftigt bin, die die Gemeinde betreffen, that whenever I was involved in things that had to do with the church, all diese anderen Dinge, die mich normalerweise nerven, all these other things that would usually get on my nerves, rücken auf einmal weg von mir. They were actually very far away from me. Mich stört die Südosttangente nicht mehr. The highway to work didn't bother me anymore. Das bisschen Umweltverschmutzung verkraft ich auch noch. The pollution I could handle. Lasst uns unterwegs sein im Auftrag des Herrn. Let us find ourselves in a mission from the Lord. Es ist interessant, dieser Vers beginnt mit dem Wort daher, geliebte Brüder. Interesting that this verse begins with therefore, beloved brethren. Warum dieses Wort da steht, erkennt man aus den vorderen, vorhergehenden Versen. And why this starts like this, we can find from the verse, previous verse. Und zwar in 54 steht, 54, verse 54. Wenn sich aber dieses Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet, when the perishable has been clothed with the imperishable, und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, and the mortal with immortality, dann erfüllt sich das Wort der Schrift. Then the saying that was written will come true. Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Death has been swallowed up in victory. Tod, wo ist dein Sieg? Where, O death, is your victory? Tod, wo ist dein Stachel? Where, O death, is your sting? 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch Jesus Christus, unserem Herrn. But thanks be to God, he gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Ich bin drauf gekommen, I realized, dass diese Lebensgier dieses Malers Klingsor, that this ambition that this painter had, Klingsor, ist eigentlich nichts anderes als seine Angst, sein Kampf vor dem Tod. It was nothing more than his fight against his fear of death. Und er schreibt es auch selber, ich habe ihn ertappt. And he even writes it himself, I caught him. Er schreibt Folgendes. He says the following. Eine kleine Palette voller reiner, unvermischter Farben, von hellster Leuchtkraft. Sie war sein Trost, sein Arsenal, sein Gebetbuch, seine Kanone, aus der er nach dem bösen Tode schoss. His small palette full of clear, pure, unmixed colors from the most brightest light. These were his comfort, his arsenal, his prayer book, his canon, against which he shot against the evil death. Der Klingsor, Klingsor hat einfach nicht die Perspektive der Ewigkeit. He didn't have the perspective of eternity. Deshalb muss er in sein kurzes Leben alles hineinpushen, wie es nur geht. And that's why he had to, in his short life, cram everything in that he could. Wir leben ewig. We will live eternally. Wir haben vielleicht Angst vor dem Sterben. Maybe we have a fear of death. Weil Sterben kann unangenehm sein. Because death can be unpleasant. Aber wir brauchen keine Angst vor dem Tod zu haben. But we don't have to have fear of death. Wir wissen, dass es nachher nicht aus ist. Because we know that afterwards it's not over. Wir leben ewig. We will live eternally. Wenn uns jetzt ein Werk des Herrn private Zeit wegnimmt, if the work of the Lord takes away some of our private time, ich lebe ewig. It doesn't matter. I'm going to live forever. We're going to live forever. Philipper 3:20 steht, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Philippians 3:20 says, our citizenship is from heaven. Und ich bin sicher, dass dieses Recht uns angenehme Lebensumstände bescheren wird. Will give us angenehme Lebensumstände. Pleasant circumstances in life. Keine Luftverschmutzung. No more pollution in the air. Statt Lärm, Musik. And instead of noise, there'll be music. Etc., etc. Der Vers geht aber noch weiter. The verse goes further. Daher, geliebte Brüder, seid standhaft und unerschütterlich. Therefore, my dear brothers, stand firm and immovable. Nehmt immer eifriger am Werk des Herrn teil. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Und denkt daran, because you know, dass im Herrn eure Mühe nicht vergeblich ist. That your labor in the Lord is not in vain. So wir leben nicht nur sowieso ewig, we will live forever anyway, sondern unsere Mühe, but our labor, ist nicht vergeblich. Is not in vain. Beachtet das Wort Mühe. Look at the word labor. Mühe. Labor. Die Bibel weiß, dass das Leben mühsam ist. The Bible knows that that life is laborious. Der Prediger weiß, dass das Leben mühsam ist. The preacher knows that life is hard. Warum ist diese Mühe nicht vergeblich? Why is this labor not in vain? Erstens, firstly, sie lenkt uns ab von diesen ganzen Unangenehmlichkeiten. It distracts us from all these unpleasantries. Zweitens, secondly, wenn wir uns bemühen, when we labor, in einem Werk des Herrn, in the work of the Lord, dann wird es meistens ein Werk der Liebe sein. Then it is usually a work of love. Und unsere Mitmenschen and the people around us werden dieses Werk zu schätzen wissen. Will know to appreciate this labor of love. Und alleine das ist Belohnung. And only that is also reward. Oder alleine das schon. Even that is already reward. Drittens, thirdly, wir werden selbst gesegnet sein. We will be blessed ourselves. Viktor Frankl, ein ziemlich berühmter Psychologe, a pretty famous psychologist, hat gesagt, du wirst im Leben nicht glücklich, indem du versuchst, dich glücklich zu machen, you will not become happy in life by trying to be happy, sondern nur dann, but only then, wenn du dein Leben also an eine Sache gibst oder an eine Person. But only when you give your life over to something or someone. Ist das verständlich? Do you understand that? Also je mehr ich mich bemühe, glücklich zu werden, the more I try to be happy myself, desto unglücklicher werde ich werden. The unhappier I will become. Wenn ich versuche, anderen zu helfen, when I try to help others, geht's mal gut. Then I'm doing well. Vielleicht nicht gerade während ich helfe. Maybe not during the time I'm helping. Zumindest wenn es vorbei ist. But after it's over, at least. Viertens. Fourthly. Wir haben Belohnungen in der Ewigkeit dadurch. We have rewards in eternity. Mir hat so gut gefallen die Definition, die Pastor Rob gegeben hat über die Furcht vor dem Herrn. I really liked the definition we heard from Pastor Rob of the fear of the Lord. Er hat gesagt, he said, die Furcht vor dem Herrn bedeutet, the fear of the Lord means, so überzeugt zu sein von der Güte Gottes, to be so convinced of the goodness of God, dass ich es riskieren kann, that I can risk, ein selbstloses Leben zu führen. I can risk living a selfless life. Wow, that's it. Das ist es. Leider, unfortunately, selbst wenn man im Auftrag des Herrn unterwegs ist, even when you are on the mission of, from the Lord, und wir von einigen unangenehmen Dingen abgelenkt werden dadurch, and we will be distracted from some unpleasant things through it, wird es trotzdem immer noch unangenehme Dinge geben. There will still always be unpleasant things. Vor kurzem habe ich eine Botschaft gehört von Rick Warren. A little while ago I heard a message by Rick Warren. Und wow, habe ich mir gedacht. And I thought, wow. Aber er hat über den Vers gesprochen. He spoke on the verse, Jakobus 1:2. James 1:2. Wo steht? Where it says, seid voll Freude, meine Brüder. Count it all joy, my brethren. Wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. When you fall into diverse temptations. Oder wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Or when you fall into difficulties. Er hat gesagt, erstens, he said, lassen sich diese Unangenehmigkeiten sowieso nicht verhindern. These unpleasant things will not be hindered. Die kommen. They will come. Du kannst gar nicht so aufpassen, sie kommen. You can't stop that. Wenn man sich aber jetzt freut, but when you rejoice, man freut sich nicht über Unangenehmlichkeiten. You don't rejoice about unpleasant things, aber du freust dich in ihnen. But you rejoice in them. Und wenn wir praktisch vorplanen, so zu reagieren, and when we can plan ahead to respond in this way, dann werden wir fähig, then we'll be able, auf Unangenehmlichkeiten nicht zu reagieren, then we'll be able not to react to these unpleasant things, sondern zu agieren. But to respond. Weil wie reagiert man auf Negatives? Because we react on something negative. How? Oh, how do we wie react? Reagiert man auf Negatives? How do you react to something that's negative? Negativ. Negatively. Wenn ich mich aber freue, but if I rejoice, dann habe ich die Chance zu agieren. Then I have the possibility to act. Und wenn es ganz gut geht, and if everything goes well, ist diese Unangenehmlichkeit eigentlich eine Chance. These unpleasant happenings are really an opportunity, die mich vielleicht viel weiter bringt, that will bring me much further, als wenn ich sie nicht gehabt hätte. As when I, if I didn't have them. Drittens sagt er, dass also wenn man durch so Versuchungen, durch Anfechtungen hindurchgeht, and he also said that when you go through these trials, bewirkt das in uns Ausharren, die Fähigkeit auszuharren. Then it works in us the ability to persevere. Und im Jakobusbrief steht dann weiter, and then in James it says further, Vers 4, in verse 4, die Ausdauer aber soll zu einem vollendeten Werk führen. Perseverance must finish its work. Denn so werdet ihr vollendet und untadelig sein. So that you may be mature and complete. Es wird euch nichts mehr fehlen. Not lacking anything. Und es ist irgendwie logisch. And this is somehow logical. Wenn ich in Geduld geübt bin, when I am exercised in patience, was soll mir passieren? What can happen to me? Ich kann mich erinnern, es war ein Samstag. I can remember there was a Saturday. Ich habe mir gedacht, endlich Wochenende. Where I thought, oh, finally the weekend. Okay, einkaufen muss ich nur schnell gehen, aber dann muss ich nichts mehr machen. Okay, I've just got to go get some groceries, but after that, I don't have anything to do. Ich komme rauf. I come upstairs. Schau in das Gesicht meiner Frau. I look at the face of my wife. Und denke mir, oh oh. And I think, uh-oh. Da ist irgendwas passiert. Something happened. Wir haben zum zweiten Mal die Küche der unter uns lebenden Frau überflutet. For the second time, we flooded the kitchen of the woman underneath us. Aber beim ersten Mal, but the first time it happened, habe ich schon Geduld gelernt. I learned patience. Jetzt war es beim zweiten Mal gar nicht mehr so arg. So, when the second time came around, it wasn't so bad. Weil ich habe gewusst, because I knew, eine Woche, one week, dann ist es irgendwie erledigt. And then it's over. Das Ganze hat 2,50 gekostet. It cost 250 Euro. Und ich habe damals schon gewusst, in einer Woche regt mir das überhaupt nicht mehr auf. Warum soll es mir jetzt aufregen? And I knew in that moment that in one week I will not be upset, so why should I be upset now? Und das ist irgendwie, glaube ich, das ist der Vorteil, wenn man lernt, geduldig zu sein. And this is the advantage when one learns to exercise patience. Warum sollen wir uns noch freuen in Trübsal, in Anfechtung? Why should we rejoice? What are other reasons we should rejoice in trials and difficulties? Im 1. Thessaloniker 3 steht dazu ein sehr, sehr interessanter Vers. In 1 Thessalonians 3, there's a very, very interesting verse. 3:3. 3:3. Da geht's um Trübsal. It's about tribulation. Und dann steht, and then it says, ihr wisst selbst, you know yourself, wir sind dafür bestimmt. We are destined for these things. Vielleicht, maybe, beim nächsten Mal, wenn irgendwas passiert, the next time something happens, etwas Unangenehmes. Something unpleasant. Vielleicht hat dich Gott gerade dafür ausgesucht. Maybe God picked you for just this thing. Wenn dein Auto abgeschleppt wird. If your car is towed. Stell dir mal vor, du gehst dorthin. Imagine you go there. Und reagierst so, wie alle anderen nicht reagiert haben. And you respond like nobody responds. Du gehst hin und sagst, grüß Gott. You go there and you say, hello. Mein Auto ist abgeschleppt. My car was towed. Darf ich bitte den Erlagschein haben? Can I pay the bill now? Sie geben mir den Erlagschein. They give me the bill. Und ich? And I? Gebe ihnen das. And I give them this. Und du drückst ihm ein Traktat in die Hand. And you give them a tract. Und wer weiß? And who knows? Vielleicht wird der Typ einmal im Himmel um den Hals fallen. Maybe that person will see you in heaven and give you a big hug. Und sagen, ich bin so froh, dass der Auto abgeschleppt worden ist. And say, I am so happy that your car got towed. Wer weiß? Who knows? Okay. Wir sollen immer eifriger in den Werken des Herrn wandeln. We should give ourselves fully to the work of the Lord. Wir haben im September. In September. Werden wir hier ein großes Fest machen. We will have a big party here. Und es sollte eigentlich jeder jemanden mitnehmen. And everybody should bring somebody. Jemanden, der mit Gott gar nichts, überhaupt nichts am Hut hat. Someone who isn't really, has nothing to do with God, isn't interested. Und jetzt war das interessant. And it was interesting. Es gibt da so ein Team, welches dieses Ereignis plant. There is a team that is planning this event. Und ich war einmal dabei bei so einer Sitzung. I was there at one of their meetings. Und wir stellen uns vor, dass, ja, da gibt es Musik. And we imagine that there will be music. Da gibt es Grill. Barbecue. Und dann hat diese Gruppe das Bedürfnis geäußert, also den Wunsch geäußert, die Hoffnung geäußert. And this team then expressed a wish, dass die Menschen, die zu uns da auf Besuch kommen, that the people that would come and visit, dass die uns spirituelle Fragen stellen. That they would ask us spiritual questions. Also ich persönlich denke, das ist, wie man Wienerisch sagt, lieb gemeint. And I thought to myself, this is meant well. Aber ich glaube, wir werden ziemlich wenig spirituelle Fragen hören. But I think we won't hear many spiritual questions. Drum, was macht man? So what do we do? Wenn wir die doch berühren wollen. If we want to reach them. Also ich schlage Folgendes vor. I suggest the following. Erstens. First of all. Der Pastor Rob wird eine Kurzpredigt halten. Pastor Rob will give a brief message. Das heißt, wir brauchen alle nicht predigen, weil es wurde gepredigt dann. That means that none of us have to preach because there will already be preaching. Wir brauchen den Menschen auch nicht sagen, dass sie Sünder sind. We also don't need to tell these people that they're sinners. Weil es ist genauso, wie wenn du zu jemandem sagst, der in einer Grube drinnen ist. That it's just as exactly as if you would say to somebody who was in a pit. Hans ist in eine Grube reingefallen. Hey, you fell into a pit. Bringt überhaupt nichts. It doesn't do anything. Was wir machen sollten, what we should do, ist, dass wir versuchen, in die Herzen dieser Menschen zu kommen. That we try to get into their hearts. Ich glaube, erst wenn wir sie im Herzen berührt haben, only when we've really touched them in their hearts, werden sie auch offen sein für das Evangelium. Will they be open for the gospel? Und darum ein kleiner Tipp. And so here's a small tip. Ich meine, es mag sein, dass du mit jemandem sprichst, it could be that you talk with someone, und der ist bereit. And he's ready. Der fällt auf die Knie vor dir. He falls on his knees in front of you. Ich bin so ein Sünder, was soll ich machen? I'm such a sinner, what should I do? Dem werden wir das Evangelium sicherlich mitteilen. Of course, that kind of a person you will share the gospel with. Aber jetzt für alle anderen, denen es nicht so geht, but for all those who don't have such conversations, würde ich vorschlagen, I would suggest, wir sollten versuchen, that we should try, diese Menschen zu verstehen. That we should try to understand these people. Ich glaube, jemand, der sich verstanden fühlt, I think that when somebody feels understood, dem sein Herz wird sich öffnen. Then their heart will open up. Und ein guter Weg, das zu machen, and a good way to do this, ist, indem nicht die Fragen stellen, sondern wir den Menschen Fragen stellen. And not that they ask questions, but that we ask them questions. Stellen wir ihnen einfach Fragen. Just ask them questions. Weil dann fühlt sich der Mensch, wie fühlt er sich? Angenommen. Then those people feel accepted. Sie fühlen, ja, er fühlt, hallo, da hat wer Interesse an mir. Wow, there's somebody who's interested in me. Dann ein kleiner Trick aus der Psychologie. And a little trick from psychology. Wenn du ihm jetzt eine Frage stellst, when you ask a question to und him, er antwortet dir, and he answers you, dann versuch diese Antwort in deinen eigenen Worten noch einmal zu formulieren. Then try to repeat his answer again in your own words. Weil erstens bist du dir dann sicher, ob du ihn richtig, wirklich verstanden hast. Because then you can be assured that you really understood him. Und dieser Mensch merkt dann auch, aha, da hört mir jemand zu. And then this person realizes, aha, they really listened. Und ich glaube, dass das ein sehr gutes Werkzeug ist, um Menschen das Herz zu öffnen. And I think that this is a really good tool to open the heart. Weil wir Menschen sind es an und für sich nicht gewohnt, dass uns jemand zuhört. Because people are not used to being listened to. Wenn man so manchmal so, ich beobachte manchmal Konversationen. Sometimes I watch conversations. Und das ist so lustig, wirklich. And it's really funny. Es sagt jemand einen halben Satz. Somebody says half a sentence. Und der andere sagt schon seinen Satz, er hat ihn nicht einmal ausreden lassen. And the other one already has started his sentence. He didn't even let him speak his sentence out. Und ich denke, das ist wirklich, konzentrieren wir uns auf das. And I think it's really important, so let's concentrate on that. Und das wird wirklich ein spannender Nachmittag werden. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. And it will really be an exciting evening. Und wie der Pastor Rob sagte, letzte Predigt. And like Pastor Rob said in the last message. Schauen wir das mal an, rausfischen dieses Jahr. Let's try to fish one person out of the water this year. Und vielleicht ist diese Party, dieses Fest, das wir feiern, schon der Anfang. And maybe this party that we're going to have the beginning. Und wenn wir das machen, and if we do this, sind wir voll im Werk des Herrn unterwegs. Then let's be fully devoted to the work of the Lord. Amen. Amen. Okay. Lieber Vater im Himmel, Father in heaven, wir bitten dich, we ask you, dass wir mehr und mehr that we would more and more an deinem Werk teilnehmen. That we would take part on the work of the Lord. Wir danken dir, dass du uns dabei hilfst. We thank you that you give, that you help us. Wir danken dir, dass du uns dafür belohnen wirst. That you would you will reward us for it. Wir danken dir, dass wir ewig leben. We thank you that we will live forever. Dass wir Zeit für andere haben können. That we have time for others. Weil wir einfach wissen, dass es nach unserem Tod nicht aus ist. Because we know that after we die, it's not over. Wir danken dir dafür. We thank you for this. Im Namen Jesu, Amen. In Jesus' name, Amen.